Good morning. Guten Morgen. I hope you slept good. Ich hoffe, dass du gut geschlafen hast. It's important that one sleeps good. Es ist wichtig, dass wir gut schlafen. Most people think it's important to sleep long. I believe it's important to sleep good. Die meisten Menschen denken, dass es wichtig ist, lang zu schlafen. Ich denke, dass es wichtig ist, gut zu schlafen. What happens while you sleep is more important than how many hours you stay in bed. Was im Schlaf passiert, ist wichtiger als die Anzahl der Stunden, die man im Bett bleibt. Sure, you can spend hours in bed and wake up tired. Du kannst Stunden im Bett verbringen und müde aufwachen. Or you can spend a short time in bed, interact with heavenly angels, with the Father, Son, the Holy Spirit, and get up refreshed after a short time. Oder du verbringst nur eine kurze Zeit im Bett, interagierst mit himmlischen Engeln, mit dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist und stehst erholt und erfrischt auf. See that? Siehst du das? So I hope you slept well. Ich hoffe, dass du gut geschlafen hast. Whether long or not, that's what you have to figure out. Ob lange oder nicht, das musst du herausfinden. I figured mine out. Ich habe meinen Schlafbedarf herausgefunden. Alright, what's the third or another reason that will cause jealousy? Was ist die dritte Ursache? Ein weiterer Grund, der Eifersucht verursacht. Lack of forgiveness. Mangel an Vergebung. What? Lack of forgiveness will cause me to be jealous? Mangel an Vergebung verursacht, dass ich eifersüchtig bin? Look. Schau. Your heart is very powerful. Dein Herz ist sehr machtvoll. If you harbor unforgiveness in your heart, wenn du in deinem Herzen Unversöhnlichkeit bewahrst, this has now made your heart, which is like a filter, dirty. Hat dies dein Herz, das wie ein Filter funktioniert, schmutzig gemacht. Now you filter everything through the dirty filter. Nun filterst du alles durch einen schmutzigen Filter. So what happens? Was passiert? Your spouse might do anything that, if you would have a clean heart, would never give you thought for jealousy. Wenn du ein reines Herz hast, wird dich nichts, was dein Ehepartner tut, eifersüchtig machen. But because you have not forgiven, now you filter everything through your own unforgiveness. Aber da du nicht vergeben hast, filterst du alles durch deine eigene Unversöhnlichkeit. So, your spouse might do the same thing that it would do if you would have a clean heart, and suddenly everything is wrong. Dein Partner könnte sich genau gleich verhalten, wie wenn du ein reines Herz hättest. Aber da du einen schmutzigen Filter hast, kommt alles plötzlich falsch bei dir an. But if your heart would be pure, you would not think anything. Wenn dein Herz rein ist, wirst du nichts Falsches denken. We have to learn to truly forgive from all of our heart. Wir müssen lernen, aus unserem ganzen Herzen ehrlich zu vergeben. But you know, there's not only reasons for jealousy, there is terrible consequences for jealousy. Es gibt nicht nur Ursachen für Eifersucht, es gibt auch schreckliche Konsequenzen für Eifersucht. Look, one of the consequences of jealousy is always a state of anxiety and fear and sometimes even depression. Eine der Konsequenzen der Eifersucht ist immer ein Zustand der Angst, der Furcht und manchmal sogar der Depression. If you are always jealous about your partner, that means you live in anxiousness. Wenn du über deinen Partner immer eifersüchtig bist, bedeutet das, dass du in Angst lebst. You're always afraid what they might do, who they might talk to, what are they gonna do. Du hast immer Angst. Was mache ich? Mit wem spreche ich? Was werden sie tun? There's another terrible consequence for jealousy. Es gibt eine weitere schlimme Konsequenz für Eifersucht. It is constant argument. Dauernde Streitigkeiten. You know, I've seen this in so many churches. Ich habe dies in so vielen Gemeinden gesehen. Yesterday I had a video call to one of my sons in another country. Gestern hatte ich ein Videogespräch mit einem meiner Söhne in einem anderen Land. And one of my spiritual sons. Einer meiner geistlichen Söhne. And I asked him how his brother is. Und ich fragte ihn, wie es seinem Bruder geht. You know, they are great, great, wonderful people that I've known for a long time. Es sind wundervolle Menschen, die ich schon lange kenne. And he said to me, well, my brother's really struggling. Er sagte zu mir, mein Bruder hat es wirklich schwer. With the church. Mit der Gemeinde. He is like on the leadership board of the church. Er ist so etwas wie der Leiter der Gemeinde. In the country where he is, it's actually like this. In dem Land, in welchem er ist, ist es wie folgt. You have the spiritual leadership. Du hast die geistliche Führung. But because the church has to be an association by law. Weil aber die Gemeinde eine gesetzliche Vereinigung sein muss. That association needs to have a natural responsible group of men of leadership. Muss diese Vereinigung eine natürliche verantwortungsvolle Gruppe von Männern von Führungskräften haben. They many times have absolutely nothing to do with any spiritual leadership, although sometimes it can be both. Oft haben sie absolut nichts zu tun mit geistlicher Führung. Manchmal kann es beides sein. So it's a large church that he's part of. Es ist eine große Gemeinde, der er angehört. And now they have this problem among the main leaders. Und nun haben sie dieses Problem unter den Hauptleitern. And jealousy comes in. Und dann kommt Eifersucht ins Spiel. It got so bad that they have an attorney involved now to sort out a leadership problem. Es wurde so schlimm, dass nun ein Anwalt damit beschäftigt ist, das Führungsproblem zu lösen. It's sad, isn't it? And we're talking about hundreds of thousands of, you know, in money to resolve that stuff. Es ist traurig, nicht wahr? Und es geht um Hunderttausende an Kosten für die Lösung des Problems. All that because there's jealousy. All das, weil es Eifersucht gibt. It causes argument, it causes anger, it causes broken relationships. Es verursacht Streitigkeiten, Wut, zerbrochene Beziehungen. Everything is questioned and now there's complete mistrust. Alles wird in Frage gestellt und es herrscht ein komplettes Misstrauen. You know, now there is hatred in the end and there's accusation. Am Ende sind Hass und Anklage. And in the end, of course, the relationship will break down completely. Und natürlich wird am Ende die Beziehung vollkommen zerbrechen. You know, and here is what many don't understand. Und hier ist, was viele nicht verstehen. Many people think that they who are jealous are the ones who are the victim. Manche Menschen denken, dass diejenigen, die eifersüchtig sind, das Opfer sind. In reality, no. In Wahrheit, nein. We choose to be jealous. Wir haben uns entschieden, eifersüchtig zu sein. And the jealous person will now reap the terrible consequences of her own jealousy, which is a broken relationship. Yep. Und die eifersüchtige Person wird die schreckliche Konsequenz ihrer Eifersucht ernten. Und das ist eine zerbrochene Beziehung. You know, we have to come to the place that no matter what our partner does, no matter what our brother and sister does, no matter what anybody does. Wir müssen an den Punkt kommen, was auch immer unser Partner tut, was auch immer unser Bruder, unsere Schwester tut, was auch immer irgendjemand tut. Responsible for then how we react. Wir sind immer verantwortlich, wie wir dann reagieren. If you react with a negative jealousy, that's your responsibility. Wenn du mit einer negativen Eifersucht reagierst, ist das deine Verantwortung. Tomorrow we're going to talk about the remedy, how we can get out of that mess. Morgen sprechen wir über das Heilmittel, wie wir aus diesem Chaos rauskommen können. See you tomorrow. Bis morgen.